Das Ganze hat 10 Stücke, die ungleich lang sind. Nur das zur Orientierung, ich werde die auch einzeln ansagen, damit man sich so ungefähr orientieren kann, wo wir stehen. Das Motto meiner Überlegungen ist eine Wendung, die Adorno von Schopenhauer entlehnt hat in der ästhetischen Theorie, die Welt noch einmal. Ich lese das Zitat nur kurz vor, das wird nur sozusagen als Metapher oder Motiv eine gewisse Rolle spielen. Aus der ästhetischen Theorie, ist ein wahres an Schopenhauers These von der Welt als der Kunst, ist ein wahres an Schopenhauers These von der Kunst als der Welt noch einmal, so ist doch diese Welt in ihrer Komposition aus den Elementen der ersten versetzt. Gemäß den jüdischen Beschreibungen vom messianischen Zustand, der in allem sei wie der gewohnte und nur um ein winziges anders. Nur ist die Welt noch einmal von negativer Tendenz gegen die erste, eher Zerstörung dessen, was durch vertraute Sinne vorgespiegelt wird, als Versammlung der zerstreuten Züge des Daseins zum Sinnen. Nichts in der Kunst, auch nicht in der sublimiertesten, was nicht aus dieser Welt stammte, nichts daran unverwandelt. Im ersten Teil möchte ich jetzt kurz andeuten, worum es gehen soll. Ich verstehe Kunst und ästhetische Erfahrung als utopische Variante der bestimmten Negation der Gesellschaft, darin sozusagen kohärent zu Adornos grundlegenden Gedanken der ästhetischen Theorien oder auch in anderen Schriften von ihm. Dabei wird eben mit der ästhetischen Interesselosigkeit, als ein Term, der von Kant ursprünglich stammt, ein ganz bestimmtes Interesse formuliert, und ich möchte versuchen rauszubekommen oder zu verdeutlichen, was für eine Art von Interesse das ist. Ich gehe mit meinen Überlegungen über Adornos modernistische Kunstdoktrin, also einen bestimmten Formzwang, eine bestimmte Art, sich Kunstwerke und Gebilde vorzustellen, hinaus, behalte aber die emphatischen messianischen Intentionen seiner Ästhetik bei. Es geht hierbei, wie angedeutet, um den winzigen, kaum bestimmbaren Unterschied zwischen dem Bestehenden und einem möglichen anderen. Es geht zweitens um eine spezifische Funktion der Funktionslosigkeit, in deren Rahmen Kunst gesellschaftskritisch nicht durch manifeste Inhalte oder gesellschaftliche Stellungnahmen ist, sondern durch ihre immanente Bewegung oder Verhaltensweise. Also das, was bei Adorno immer wieder Emphase heißt oder was in einer anderen Sprache vielleicht von Pierre Bourdieu man als Ethos oder Habitus bezeichnen könnte. Das halte ich für den interessanten Punkt. Für mich ist dabei eher das Paradigma des Wiederverwendens oder des Findens und der Montage von bereits existierenden Objekten oder Bildern relevant als das klassisch-modernistische Paradigma der Schöpfung neuer Werke. Das heißt, in dieser Hinsicht würde ich mich partiell einigen Andeutungen von Kerstin Starkemeyer gestern Abend anschließen und sagen, dass ich eher die rezeptionsästhetischen Aspekte in den Vordergrund rücken würde und nicht so sehr die produktionsästhetischen. Rezeptionsästhetisch, weil ich glaube, dass die Montage oder der Gebrauch oder die Umdeutung von Realitätsfragmenten für diese messianische Idee von Ästhetik bedeutsam sein könnte. Und diese Ästhetik der Umfunktionierung, das ist jetzt ein Terminus, den Benjamin gebraucht hat, ist konstitutiv, und das ist quasi ein Leitmotiv meiner Überlegungen, befindet sich in einer Schwebe zwischen Kritik und Utopie, und man kommt aus dieser Zweideutigkeit von Kritik und Utopie, von Aufklärung und Verklärung nicht hinaus, wenn man es mit diesen ästhetischen Phänomenen zu tun hat. Das ästhetische Urteil verstehe ich dabei als Paradeform eines freien Verhaltens zur Welt, darin sozusagen ganz klassisch Adorno folgend, und dabei ist aber eher an eine Logik der Selbstermächtigung gedacht, als an eine Logik der Autorisierung durch die Institution Kunst oder die Institution Wissenschaft. Also eher ein allgemeines ästhetisches Vermögen, wofür jetzt vielleicht bei den zeitgenössischen Ästhetiken am ehesten noch die Philosophie von Jacques Rancière als Pate, zumindest als Anschlusspunkt, sinnvoll oder interessant sein könnte. Kunst, aber auch Theorie, das heißt, es ist ein nicht meines Erachtens wichtiger Punkt, dass man nicht diese Dichotomie von künstlerischer und theoretischer Arbeit versucht aufzuweichen und sich klar macht, dass beides eben Modelle eines möglichen anderen oder richtigen Verhaltens sind und nicht die Theorie von außen auf die Kunst losgeht. Kunst, aber auch Theorie sind Modelle von Tätigkeiten jenseits der Lohnarbeit. Da unterscheide ich mich von, so wie ich Kerstin Starkemeyer gestern verstanden habe, wo Sie ja Zweifel an diesem idealistischen Modell eines anderen befreiten Verhaltens angemeldet hat. Da bin ich sozusagen dezidiert Idealist in diesem Kontext. Ebenfalls unterscheide ich mich, und damit schließe ich dann die Vorbemerkungen davon, dass man, wie Starkemeier meint, das Autonomiepostulat in Frage stellt oder aufgibt. Und ich bin demgegenüber der Meinung, dass Autonomie immer noch ein progressiver Begriff zu sein hat. Zweiter Abschnitt, Ästhetik als Lehre der Mehrdeutigkeit von Objekten und Urteilen. Ende April diesen Jahres führte die Süddeutsche Zeitung im Rahmen eines ganzen Dossiers, mehrere Seiten, zur Frage der Restitution afrikanischer Raubkunst bzw. Objekten ein sehr langes Interview mit dem senegalesischen Philosophen Bachir Diagne. In diesem Gespräch wird die fantastische Mehrdeutigkeit von Kunst und anderen Objekten deutlich. Die Restitutionsfrage ist ein Lehrstück über die Bedeutungszirkulation sakraler und profaner Objekte. Ein und derselbe Gegenstand erhält je nach Deutung und Kontext eine ganz andere Bedeutung. Ein und dasselbe ist ganz anders, und die entscheidende Frage ist also immer, was ist der Winzige, was ist eigentlich der Unterschied, was markiert den Unterschied zwischen verschiedenen Benutzungsweisen und Bedeutungen? Nämlich ursprünglich religiöse Kult- oder Alltagsobjekte werden im Rahmen kolonialer Raubzüge in den Westen verschleppt und dort ausgestellt. Zweitens, gelegentlich werden sie Anfang des 20. Jahrhunderts in der westlichen Kunst als Kunst entdeckt und appropriiert, motivisch. Drittens, wenn sie nun heute an ihre Heimat restituiert werden, diese Objekte, stellt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung erhalten sie dann? Modell 1, 2, 3 oder X oder Y. Als nationale oder ethnische Kunst oder historische Dokumente können sie behandelt oder ausgestellt werden. Oder sie werden wieder an westliche Museen ausgeliehen und erfüllen dort die Funktion, die sie bisher hier auch versehen haben. Oder aber sie verlieren ihren Wert und werden wieder als relativ normale, gewöhnliche Alltagsobjekte betrachtet, werden insofern könnten auch verschenkt werden oder verkauft oder in den internationalen Kunsthandel wieder zurückgespeist. Alles kommt also darauf an, wie wir etwas betrachten und wie wir etwas verwenden. Die Sorge westlicher Museen davor, ob die Afrikaner die restituierten Objekte auch angemessen aufnehmen würden und wertschätzen, also in ihrer wirklichen, von der westlichen Kanon festgelegten kanonischen Bedeutung würdigen und auch dementsprechend behandeln können, löst in dem Philosophen Diagne große Heiterkeit aus im Rahmen dieses Gesprächs. Der Witz der Restitution ist eben die Eröffnung einer neuen Sequenz der Bedeutung. Das ist nun mal liegt in der Natur der Sache, dass es zu einer neuen kulturellen Sequenz der Benutzung von Objekten kommen kann. Das heißt, der Wunsch der Institution Museum nach Bedeutungsgarantie, nach der Garantie von Echtheit und ästhetischem oder religiösen Kult und Ausstellungswert, ist eben an die Instanz der Monopolisierung von symbolischem Kapital gebunden, also das, was für uns sozusagen im westlichen Kontext als normal gilt. Das heißt, die Restitution von Raubkunst eröffnet eine neue Epoche im unendlichen Wandel der Bedeutungen. Es gilt dabei die zentrale Einsicht aus Kants Kritik der Urteilskraft. Die Autonomie des ästhetischen Urteils im Sinne der Emanzipation von vorgegebenen Bedeutungen, von feststehenden zur jeweiligen historischen Zeit an einem bestimmten historischen Ort gültigen Bedeutungen. Ganz viel zitiertes Beispiel ist hier interessant, nämlich bei der Betrachtung der Fassade eines Palastes weiß man zwar, dass er mit dem Schweiß und dem Blut des Volkes und für die Eitelkeit der Reichen und Mächtigen erbaut wurde, doch das ästhetische Urteil liegt eben genau darin, dieses gleichsam einzuklammern und sich zu fragen, ob einem dieser Palast, diese Fassade ästhetisch gefalle oder nicht. Weitergehend kann man sich natürlich darüber hinaus dann die Frage stellen, ob und wie man einen Palast enteignen, umnutzen, umbauen oder andere Bedeutungen oder Benutzungsweisen für ihn finden kann. Dritter kurzer Abschnitt. Die gegenwärtige Kultur setzt, so wie ich das beobachte, seit längerer Zeit auf eine gewisse Politisierung der Kunst. Seit den 1990er Jahren, könnte man sagen. Sie versucht ihr also gewisse politische Bedeutungen zuzuweisen. Das gilt nicht nur für die bildende Kunst, aber es gilt genauso natürlich für andere Künste, aber wir können es jetzt mal darauf beschränken. Dabei ziehen, so wie mir das scheint, die bürgerliche Öffentlichkeit, das Museum, die Kunstkritik und die Künstler an einem Strang. Es scheint, als ob es hier um eine politische Funktion, Bedeutung oder Nützlichkeit von Kunstwerken oder Kulturobjekten ginge. Also ein ganz spezifisches Interesse und ein spezifisches Bedürfnis der Öffentlichkeit im heutigen historischen Moment und an diesem geografischen Ort, an dem wir uns befinden. Ich würde es so bezeichnen, dass man diese Epoche als neues Biedermeier kritischer Erbaulichkeit bezeichnen kann. Das heißt, ein ganz spezielles Bedürfnis nach Belehrung, nach Unterrichtung und nach kritischen Bedeutungen, die an Kunstwerke herangetragen werden oder die sie selber erfüllen oder die wir in sie hineininterpretieren möchten. Oder man könnte auch sagen, neben kritischer Erbaulichkeit ein kritisch verkleideter sozialer Utilitarismus. Das heißt, die verschiedenen Ausprägungen, die wir kennen, erfüllen alle mehr oder weniger genau, wenn wir es genauer betrachten würden, was ich heute Abend nicht machen möchte, einige von den Kriterien dieser Form von kritischer Erbaulichkeit. In unterschiedlichem Maße gilt es für Institutionskritik, für Intervention, Performance, Artistic Research und viele andere Modelle auch. Die drei wichtigsten Formen, von denen ich nachher ein paar ganz kurze Beispiele evozieren möchte, sind meines Erachtens Belehrung und Diskurs zum einen, zweitens provokativer Eingriff, Aktivismus oder Empörung und drittens Partizipation. Vierter Abschnitt, wie kam es dazu? Also wie konnte es zu einer solchen kulturellen Konstellation kommen, in der die Öffentlichkeit, die Kunstkritik und auch die Wissenschaft sich in dieser Weise auf die kulturelle und künstlerische Produktion bezieht und diese Bedeutung von ihr verlangt im Sinne einer Dienstleistung. Das hat meines Erachtens zwei wesentliche Gründe, die aufeinander sich beziehen. Erstens, der Kontext der Entwicklung der westlichen Gesellschaften und politischen Systeme seit den 1990er Jahren. Hier gibt es die bekannten Phänomene der Postdemokratie und der Entpolitisierung der Politik im Übergang dazu, was man schon seit den 70er Jahren technokratische Expertenregime nennt. Das heißt, der Übergang von politischen Entscheidungen an demokratisch eigentlich nicht mandatierte Entscheidungsträger, als da wären Gerichte, Expertensysteme, Gutachtergruppen, transnationaler, nationaler oder systemischer Art. Also das ist sozusagen die wesentliche lange Welle im Grunde genommen, die wir da in den letzten Jahrzehnten beobachten können. Der Gegenaspekt zu dieser expertokratischen Tendenz der westlich-kapitalistischen Politik ist die Verlagerung des Politischen auf das, was man den Diskurs nennen könnte, oder eben den Ausdruck von Unzufriedenheit, also auf eher moralische Werte, auf die Skandalisierung von Unrecht und auf Protest. Ab diesem Moment steht im Zentrum der politischen Debatten tendenziell nicht mehr so sehr die demokratischen Kämpfe für neue Rechte und den demokratischen Umbau von Staat und Gesellschaft. Das heißt, es setzt sich im Grunde genommen ein tendenziell dystopisches oder resignatives Verständnis vom Zustand unserer Gesellschaften und vom Zustand unserer Demokratie durch. Das heißt, eine generelle Idee von Kontrollverlust, von mangelnder Eingriffsmöglichkeit. Das heißt, anstelle dieser demokratischen Ambition des Umbaus der Gesellschaften treten eher die symbolischen Formen der Artikulation von Dissens und Protest. Teilweise wurde das als Folk-Politik betrachtet, im Kontext zum Beispiel von Occupy, von einigen Theoretikern. Man kann sehr viele andere Begriffe dafür finden. Also sozusagen, man hat rituelle, eher rituelle Bekräftigungen einer bestimmten Form von Protest- und Demonstrationskultur, die sich in dieser Zeit durchgesetzt hat. Das heißt, es gibt eher rituelle Beschwörungen der Macht des Demos oder der Multitude, je nach politischer Doktrin, wo dann solche Anschauungen herkommen. Das heißt, die Folge daraus wäre, von dieser Interpretation der Entwicklung westlicher Gesellschaften dieser Epoche, wäre, dass es eine Art Ästhetisierung der Politik von links gibt, also eine Verschiebung des Schwerpunkts politischer Debatten auf das Symbolische. Und diese Ästhetisierung der Politik von links entspricht formal, nicht inhaltlich, das ist sehr wichtig, damit man nicht alles in einen Topf wirft, entspricht aber formal der Ästhetisierung der Politik von rechts. Ich will nur noch mal die klassische Bestimmung der Ästhetisierung der Politik von Walter Benjamin zitieren. Der Faschismus sucht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck, nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ja, also ganz wichtig, hier wird sozusagen Ausdruck und Recht konstruiert als Gegensatzpaar. Das heißt, man spezialisiert den Blick und die Intensität der Auseinandersetzung sozusagen auf expressive Werte der öffentlichen Diskussion. Das heißt, eine solche Politik ist also vor allem mit Ausdruckswerten befasst, in letzter Instanz sehr stark mit moralischen Konnotierungen, mit moralischen Zuspitzungen politischer Debatten. Das ist im Prinzip der Kontext der Entwicklung der politischen Systeme jetzt in einer sehr hochverknappten Form, so wie ich das Ganze interpretiere. Zweitens hat das ganz bestimmte Folgen in meiner Interpretation führt zu einem Funktionswandel der kulturellen Öffentlichkeit und der Kunst. Nämlich in diesem Kontext übernimmt latent die Kultur und die Kunst im Kontext einer partiell ästhetisierten Politik eine andere Funktion, als es vorher der Fall gewesen ist. Das heißt, jetzt tritt in den Vordergrund sehr stark die Funktion einer kritischen Belehrung und Erbauung, man könnte sagen kritische Ornamente einer entpolitisierten Gesellschaft, also was dann primär man als Symbolpolitik oder als rituelle Ersatzhandlungen oder rituelle symbolische Handlungen bezeichnen könnte. Diese Entwicklung, das ist dann sozusagen der dritte Aspekt für meine zeitdiagnostische Situierung der Funktion der Kunst heute, wurde auch dadurch verstärkt, dass sich im Kontext der generell verwilderten Arbeitsverhältnisse im Postfordismus die Produktionsverhältnisse insbesondere in der Kultur extrem stark verändert und verschlechtert haben. Ein System von allgemeiner Mehrarbeit, Konkurrenz und Prekarisierung hat im Prinzip um sich gegriffen. Das betrifft die Universitäten, aber auch alle anderen kulturellen Branchen. Das ist zu einer grotesken Verschlechterung der Handlungsposition einzelner Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter gekommen ist in den letzten 20 Jahren. Meine These ist, infolge stark verschlechterter Handlungspositionen werden die intellektuellen und kulturellen Arbeiterinnen in eine ruinöse Konkurrenz untereinander hineingetrieben. Und in diesem Zusammenhang haben die politischen oder staatlichen Rechtfertigungsdispositive, die den Einzelnen und ihrer Arbeit eine Nützlichkeit, also eine Rechtfertigung ihrer Existenz zuschreiben, mittlerweile eine herausragende Rolle übernommen. Ja, das heißt, es dient gewissermaßen als Absicherung der eigenen Existenz, wenn ich behaupten kann, meine Arbeit hätte irgendeine Form von gesellschaftlicher, politischer oder kritischer Relevanz. Das heißt, es geht um die Zuschreibung einer gesellschaftlichen oder politischen Nützlichkeit durch die Institution Kunst, genauso aber durch die Institution Wissenschaft, Theater oder was auch immer man jetzt hier an dieser Stelle einsetzen möchte. Das heißt, das in den Institutionen monopolisierte symbolische Kapital der Anerkennung ist in jüngerer Zeit explodiert, so meine ich, und hat die Herrschaft über die Einzelnen gewonnen. Eine tatsächliche oder vermeintliche kritische gesellschaftliche Funktion von Kunstwerken oder auch wissenschaftlichen Texten ist hier das wichtigste Symbol der Anerkennung eines kulturellen Wertes geworden. So kam es zugleich zu einer Unterwerfung der Einzelnen unter das im weiteren Sinne staatliche Rechtfertigungsdispositiv und seine symbolische Gewalt und zu einer Vereinnahmung kritischer kultureller Formen durch die Institutionen. Das heißt, das Dispositiv der Rechtfertigung ist im Prinzip die metaphysische oder gesellschaftstheoretische Entsprechung der ganzen Kultur der Projektförderung, in der wir heute alle bis zum Hals drinstecken. Ja, also wenn ich irgendwas machen will, muss ich einen Antrag stellen und in diesem Antrag muss ich irgendwie behaupten, dass es sich hier um ganz wichtige Dinge handelt. In dieser Zeit, also in den letzten gut 20 Jahren, hat sich so eine ziemlich fragwürdige Form der Professionalisierung kultureller und künstlerische Arbeit ereignet. Das heißt, die zugeschriebene Gesellschaftskritik fungiert darin als Schleier über extrem affirmativen kulturellen Produktionsbedingungen. Im Mittelpunkt stehen dabei zugeschriebene, behauptete und mit der Zeit immer erwartbarere Formen von gesellschaftlicher und kritischer Bedeutung von Kunstwerken im Dreieck von Institutionen, Kritik und Künstlern. Das wäre das, was im Sinne der Sprache von Adorno die neueste oder vorläufig letzte Stufe der verwalteten Kultur wäre. Im Rahmen der chronischen kulturellen Überproduktionskrise suchen die potenziell alle überflüssigen Kulturarbeiterinnen verzweifelt nach einer Rechtfertigung ihrer Existenz. Dieses Ticket, um wiederum ein Wort von Adorno zu gebrauchen, wird, so scheint es, heute am leichtesten über eine kritische oder politische Funktion oder die Behauptung einer solchen vergeben. Dieses Syndrom, was ich jetzt hier ganz kurz andeutungsweise beschrieben habe, kann man meines Erachtens nur im Namen einer generellen Souveränitätshypothese intellektueller und künstlerischer Arbeit kritisieren. Das aber sprengt den Rahmen von Institutionen und Professionen. Ich komme darauf zurück. Fünftens, einige Beispiele für so etwas, was mit politischer Kunst gemeint sein könnte und was mit dem, was heute auch im Rahmen der bei einigen Vorträgen mit dem Namen der Verfransung von verschiedenen Kunstgattungen oder Medien gemeinsam könnte, also auch einer Verfransung von Kunst, Politik, Reportage, Aktivismus und Wissenschaft. Denn man muss davon ausgehen, alle diese Phänomene sind jetzt nicht nur in diesem Sinne ideologiekritisch oder historisch zu deuten, wie ich das gerade gemacht habe, sondern sie erfüllen auch de facto natürlich real existierende gesellschaftliche Bedürfnisse, rekurrieren also auf ein zeitgenössisches, auf einen bestimmten Bewusstseinsmodus, von dem ich jetzt auch nicht einfach behaupten kann, er existierte nicht. Ja, man kann es sozusagen nicht einfach philosophisch wegwünschen oder wegdekretieren. Welche Modelle politisierter Kunst gibt es? Ich habe es vorhin ganz kurz angedeutet. Ich möchte hier kein Inventar machen, weil ich dann die ganze Zeit, würden wir den ganzen Abend damit verbringen, darüber zu streiten, dass nämlich in letzter Hinsicht nicht alles auf diesen einen Begriff wahrscheinlich passen würde. Ja, deswegen verzichte ich darauf, möchte nur ein paar Andeutungen machen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Grundmodelle, die ich in dem Zusammenhang interessant finde, mit fließenden Übergängen ineinander. Das erste Modell wäre Belehrung, Diskurs, Wissen und Research. Das zweite ist moralische Empörung und Provokation. Und das dritte Partizipation. Das erste Modell Belehrung, glaube ich, wäre sozusagen der Urvater oder einer der Urväter dieser Bewegung, wäre sicherlich Hans Haacke. Und da würde ich sagen, das kann man unter den Begriff der illustrativen Kunst rubrizieren. Das heißt, alles, was ich bei Bourdieu bequem in der Kunstsoziologie nachlesen kann, wird dann sozusagen umständlich in irgendwelchen Katasteramtsauszügen. Also quasi man rechnet nach, wie sehr das Geld stinkt, mit dem die Kultur sozusagen finanziert wird. Das heißt, der unappetitliche Gabentausch von ökonomischem und kulturellem Kapital, den jeder kennt, den kann man sozusagen mit researchartigen Projekten wie Hans Haacke ganz gut nachzeichnen, was ich als sehr stark illustrative Kunst bezeichnen würde. Die etwas raffiniertere Variante davon sind sozusagen, ist in manchen Kunstwerken von Hito Steil heute anzutreffen, wo es eben auch darum geht, bestimmte Formen der Finanzierung, des Sponsoring und der Kulturförderung von avancierter zeitgenössischer Produktion nachzuzeichnen. Also das wäre das Modell Belehrung und Illustration. Das zweite Modell, Partizipation, da danke ich jetzt nochmal für die Erinnerung Robin Becker, weil das hatte ich schon wieder vergessen. 2015 gab es da meines Erachtens ein ganz originelles oder deutliches Beispiel bei der Venedig Biennale. Adrian Piper, The Probable Trust Registry, The Rules of the Game 1 bis 3. Ein partizipierendes Publikum deponiert Verträge mit sich selbst bei der Adrian Piper Foundation. Also man erklärt damit irgendwelche Wünsche, verpflichtet sich selbst zu irgendwelchen Dingen und das wird dann sozusagen von dieser Foundation verwaltet. Das Interessante daran, dass es sich natürlich um einen Kategorienfehler handelt, denn ein Vertrag, wo es keine Sanktionsgewalt gibt, die mich im Falle der Abweichung von meinem Vorhaben bestraft oder auf Linie bringt, ist sozusagen eine bloße Absichtserklärung, insofern ein nichtiger Vertrag, eine Sache, die man sich ebenso gut sparen könnte. Das heißt, da kann man sagen, während im ersten Modell wir es mit Illustrationen zu tun haben, haben wir es hier mit Wunschdenken, also sozusagen süß, also gut gemeint zu tun. Das dritte, moralische Empörung oder Provokation, da sind sicherlich die Marktführer im Moment Zentrum für politische Schönheit. Da ist interessant an diesem Modell sicherlich, dass es, und das kam ja dann Gott sei Dank auch bei einer der letzten Aktionen raus, als dann ein übereifriger Staatsanwalt Ermittlungen eingeleitet hat, wie alle wissen. Damit wird aber der Nagel auf den Kopf getroffen, denn meine Hypothese besteht darin, dass ein solches Modell von Empörungsbewirtschaftung und Provokation immer schon insgeheim auf Repression und die geheime Sehnsucht nach Unterdrückung und nach dem Verbot durch einen starken Staat bezogen ist. Also insofern halte ich es für sehr kongenial, dass dann tatsächlich irgendwann die Staatsanwaltschaft dann Ermittlungen aufgenommen hat. Das heißt, es gibt eine sozusagen psychoanalytisch gesehen eine perverse Fixierung an die staatliche Autorität bei solchen Formen von spätadoleszenter, rebellischer Provokation. Jetzt gibt es noch zwei Beispiele, die ich für eher etwas interessanter halte in diesem Kontext. Zwei jüngere Beispiele, über die ich gestolpert bin, beziehungsweise drei Beispiele. Auf das eine will ich nicht eingehen, nur kurz erwähnen. Das war auch im Rahmen der Documenta 11 2002. Das ist jetzt ein Beispiel, das sind jetzt drei Beispiele, die ich erzählen werde, wo ich sagen würde, das ist, man kann es unter politische Kunst rubrizieren, aber der gemeinsame Nenner davon, dass es alles eigentlich keine Künstler sind, sondern dass das alles Projekte sind, die die Institution Kunst vollkommen pragmatisch benutzen, um irgendetwas zu machen, was sie ansonsten nicht hätten machen können. Das heißt, man segelt unter der Flagge der Kunst, weil es die weiteste Lizenz ist, um gesellschaftlich zu wirken. Das erste Beispiel ist Park Fiction, was in der sozusagen ein Hamburger Besetzungsprojekt, was im Grunde genommen mit der Zeit sich immer mehr legalisiert hat und was dann 2002 bei der Documenta ausgestellt wurde. Das zweite Beispiel, was vielleicht das spektakulärste, meines Erachtens interessanteste bei der letzten Documenta war, Forensic Architecture, eine interdisziplinäre investigative Truppe aus London, gegründet von Eyal Weizmann, einem Architekten aus Israel. Da wurde das Werk 77 Quadratmeter ausgestellt, was den einen der NSU-Morde, der in Kassel in einem Internet-Call-Shop verübt wurde, darstellt. Und das Interessante an der Arbeit von Forensic Architecture ist, dass es kein Kokettieren mit der Kunstfreiheit gibt im Sinne einer Rückzugsposition, dass ich dann sage, naja, das ist ja eigentlich alles nur Kunst, sondern im Gegenteil, das Künstlerische oder das Medium Kunst vollkommen auf eine sehr pragmatische Art und Weise benutzt wird, um tatsächlich Politik zu machen, denn da ist die Ambition von Forensic Architecture, sie wollen unaufgeklärte Staatsverbrechen aufklären, es ist ein interdisziplinäres Team von Grafikdesignern, Internet-Experten, Computersimulationsspezialisten, 3D-Druckern und Juristen. Und es geht letztlich immer darum, in laufende Prozesse und in laufende Verfahren um unaufgeklärte Morde und Staatsverbrechen einzugreifen. Und die eigentliche Ambition besteht darin, als Beweismittel letztlich vor Gericht zugelassen zu werden. Das heißt, man benutzt die künstlerische Freiheit, um de facto in laufende Verfahren einzugreifen. Im Falle des NSU-Prozesses ist es gescheitert, das heißt, das Münchner Gericht hat das nicht zugelassen als Beweismittel. Im Falle einer Räumung eines Beduinendorfes hat es geklappt. Das oberste israelische Gericht hat die Beweismittel von Forensic Architecture komplett zugelassen. Die haben also rausbekommen, dass die offizielle Regierungsversion von mehreren Todesfällen eine gefälschte gewesen ist. Und dort ist vom obersten Gericht im Prinzip die offizielle staatliche Darstellung des Hergangs dieser Nacht, wo mehrere Menschen gestorben sind, durch Verschulden der Polizei- und Armeeführung gekippt worden. Das heißt, da ist es ganz klar, dass diese Form von politischer Kunst, wenn man so will, mit Kunst in dem Sinne nichts zu tun hat, sondern sozusagen pragmatisch das Vehikel der Kunstfreiheit benutzt, um Dinge vorwärts zu treiben, Dinge zu tun, die andernfalls nicht möglich wären. Das heißt, es geht tatsächlich darum, in laufende rechtliche und politische Verfahren einzugreifen. Das heißt, die Wirksamkeit, die spezifische Wirksamkeit liegt nicht auf der künstlerischen Ebene, sondern liegt letztlich auf der politischen und juristischen Ebene. Das zweite interessante Beispiel ist eine Arbeit, die letztes Jahr bei der Manifesta in Palermo ausgestellt wurde. Das ist ein Kollektiv, was es gibt in Italien, nennt sich Alterazione Video. Und die haben ein Buch publiziert letztes Jahr, das nennt sich In Computo, La nascita di uno stile, also unvollendet die Geburt eines Stils. In diesem Buch gibt es eine Katalogisierung und vollständige fotografische Dokumentation von zeitgenössischen Bauruinen in Italien. Das heißt, da sehen Sie auf hunderten von Seiten und mit Karten und Spots darauf, sehen Sie, wo überall in Italien eine Brücke, die mitten in der Landschaft steht, ein angefangenes Schwimmbad, ein Sportpalast, im Nirgendwo ein angefangener Sport, sozusagen eine Aschenbahn, eine Kläranlage, alles Dinge, die irgendwann angefangen wurden zu bauen, wo irgendwann aufgrund von irgendwelchen finsteren Verwicklungen, Unterschlagungen oder was auch immer, die Bauarbeiten zum Erliegen gekommen ist. Italien ist, glaube ich, eines der weltweiten Spitzenreiterländer für solche Phänomene. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch und der entscheidende Punkt im Sinne meines generellen Arguments bei dem Vortrag, dass ich sage, Ästhetik hat etwas mit der Umdeutung von Realitätsfragmenten zu tun. Der entscheidende Punkt in diesem Zusammenhang liegt, dass die Intention dieses Buches nicht auf der Ebene der politischen oder moralischen Anklage gegen Verschwendung oder Korruption liegt, wie es natürlich naheliegend wäre. Also nicht, dass denen diese Ambition fernläge, aber die ist gewissermaßen so selbstverständlich, dass man sie jetzt nicht noch eigens betonen muss, sondern es wird eben gesagt, das ist die Geburt eines nationalen Stils. Das ist die eigentliche kulturelle, ästhetische Hervorbringung der italienischen Nachkriegskultur, ist die massenhafte Produktion von Bauruinen, die sozusagen schon im Moment des Baus oder der Fertigstellung sofort zu Ruinen werden und die wir sozusagen wie Ruinen, Phantasmagorien einer sozusagen Vergangenheit gewissermaßen im Moment, im Präsenzmodus wahrnehmen können. Das heißt, die Praxis dieser Form von Dokumentation oder Umfunktionierung zeigt eben die surreale ästhetische Präsenz des Unvollendeten in dieser Weise. Das heißt, die Geste der Verfremdung ist in dieser Hinsicht eben ebenso sehr aufklärend, kritisch, wie sie auch verklärend und affirmativ ist. Man kommt sozusagen da nicht raus, dass man sagt, es gibt beide, sowohl die kritische wie auch die affirmative Deutung, ist in diesem Buch absolut gleichermaßen vertreten. Also ein sehr, meines Erachtens, sehr interessantes Beispiel für eine bestimmte Deutung dessen, was sozusagen ästhetische Praxis eigentlich macht. Das heißt, was hier gemacht wird, ist die Ausstellung der Fremdheit dieser Momente in souveräner ästhetischer Manier, also im Grunde genommen so wie Kant den Palast eben anschaut. Ich weiß, das ist ein Dokument, ein empörendes Dokument der Verschwendung, der Korruption und der Inkompetenz ist, aber ich versuche dem Ganzen nochmal sozusagen einen anderen Dreh zu geben. Das heißt, das freie oder kontemplative, wie Adorno das immer nennt, das kontemplative Verhalten zu den Dingen, führt dazu, dass die Welt anders erscheint. Die Welt erscheint noch einmal ein und dasselbe, die Bauruine, die sonst in der Zeitung kommen könnte als das missbräuchliche Beispiel für Korruption, die typischen Sünden des Südens, EU-Geldunterschlagung, erscheint mit einem Mal als fantastischer Formen, katalogisierter Formenreichtum einer bestimmten geografischen Zone. Das heißt, hier wird mehr an die poetische Einbildungskraft der Betrachterin appelliert als an die moralische oder politische Kritik. Also, nochmal, die Autonomie von ästhetischem Urteil und ästhetischem Blick zeigt eine Bedeutungsverschiebung. Ja? Sie verhält sich souverän auch zur politischen Bewertung. Kunst wäre dann das schlechthin Zweckfreie, das nicht rechtfertigungsbedürftige, das selbst noch sozusagen unsere ganz normalen politischen, moralischen Bewertungsraster sozusagen in die Schwebe versetzt. Meine Folgerung aus der Kritik der meisten aktuellen Beispiele politischer Kunst ist denn auch weniger eine scharfe normative Verurteilung als vielmehr eher eine Praxis wie bei dem, was Nietzsche die neue Vorsicht genannt hat. Ja, weggehen, wegsehen. Das heißt, sich nicht zu fragen, wie ich es vorhin andeutungsweise gemacht habe, warum ist das langweilige Belehrung, warum ist das langweilige illustrative Kunst, sondern sich eher zu sagen, naja, es gibt eigentlich viel interessantere Sachen, die nicht so stark ich als politische Kunst betrachten kann. Und die Frage ist vielleicht eher interessant, wir sollten eher versuchen, uns anders affizieren zu lassen, uns anders Kunst anders wahrzunehmen, anstatt uns sozusagen mit diesen misslungenen Beispielen, die sehr stark die Szene heute dominieren, unnötig lange zu beschäftigen. Das heißt, die ästhetische und ethische Souveränität der Betrachterinnen bedeutet eben, dass wir Monteure im Umgang mit vorgefundenen Bildern und Objekten werden. Das ist sozusagen der Lernprozess, den wir dabei unternehmen. Und das sprengt eben den Rahmen der Institution Kunst, und zwar gleichermaßen von Museum und Kritik, die eben naturgemäß immer Bedeutungen gerne festlegen möchten und sozusagen katalogisieren und kanonisieren von Bedeutungen als ihre Spezialität haben. Die These ist in dem Zusammenhang also, dass es eine wesentliche Zweideutigkeit der Phänomene gibt und diese entzieht sich auch dem normativen Register der Kritik und der Politik, auch der zweiwertigen Logik von fortschrittlich oder reaktionär, kritisch oder affirmativ. Das heißt, ich unterlaufe im Grunde genommen die zweiwertige Logik des üblichen normativen Bewertungsrasters. Das bedeutet meines Erachtens, dass die messianische Aufladung ästhetischer Autonomie ist eine Art profane Erleuchtung. Ja, mithilfe gefundener Alltags- oder Kunstobjekte, das spielt insofern keine große Rolle, ob es sich um Kunstwerke handelt, um fotografische Dokumentationen irgendwelcher Bauruinen in Italien oder um was auch immer für Objekte. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das heißt, es gibt keine Priorisierung mehr von des künstlerischen oder des künstlerischen Feldes meines Erachtens. Das heißt, deswegen geht es sehr viel mehr um, wie ich eingangs sagte, um eine Rezeptionsästhetik als um eine Produktionsästhetik. Wenn man nun versucht, Adornos ästhetischen Messianismus auch über seine ästhetisch-modernistischen Kanon hinaus stark zu machen, dann denke ich an eine spezifische Wahrheit des Scheins, eben die Welt noch einmal aus den Elementen der ersten Welt, aber eben ganz anders zusammengesetzt. Der Blick richtet sich auf die winzige Differenz, wie Adorno das eben immer wieder gebetsmühlenartig nennt, ich habe das vorhin zitiert, zwischen dem Bestehenden und einem möglichen Anderen, also sozusagen um die Ritze, diese Falte der Umdeutung von ein und demselben Phänomen. Beispiele hierfür sind meistens sogar eher beiläufig gefundener Art, als dass sie in eigens veranstalteten Kunstwerken zu finden wären. Das heißt nicht, dass es ausgeschlossen wäre, dass sie in Kunstwerken zu finden sind, aber ich glaube, ich sehe kein Motiv mehr dafür, sie prinzipiell vor allem in Kunstwerken aufzusuchen. Die emphatische Funktion der Funktionslosigkeit, wie sie Adorno vorschwebt, ist eben eine messianische Chiffre. Kunst oder künstlerische Erfahrung stehen dabei für die Einübung anderer Verhaltensweisen, von Verhaltensdispositionen der Offenheit gegenüber der Vielschichtigkeit des Realen, die sozusagen unaufhebbar letztlich ist. Und das sprengt meines Erachtens tendenziell das Feld der Kunst, wo der Versuch, solches zu realisieren, meist eher langweilige und angestrengte Produkte hervorbringt. Zumindest ist das meine Erfahrung. Auch ein Objet trouvé, auch eine Fundsache. Siebtens, profane Erleuchtung. Man könnte das also auch als eine surrealistische Lehre bezeichnen. Ich finde, es gibt sehr viele interessante Beispiele in der Literatur, wo solche Erfahrungen im Alltagskontext beschrieben werden, evoziert werden. Und dass ich solche poetologischen Erfahrungen meistens etwas interessanter finde als visuelle Darstellungen. Ein Beispiel ist die Literatur von Annie Ernaux, der französischen Schriftstellerin, in dem Buch Die Jahre, was vor kurzem publiziert wurde, noch stärker aber in einem Buch, was noch nicht veröffentlicht ist. Das nennt sich ein ganz kleines Buch über Supermärkte, das nennt sich Regarde les Lumières, mon amour, also schau mal die Lichter, mein Schatz, weil das ist ein Buch, eine Tagebuchchronik von Supermarktbesuchen der Autorin. Und darin kann man sehr schön sehen, wie die Kritik des Warenfetischismus, also die üblichen Register der Gesellschaftskritik, Entfremdung, Warenfetischismus, Supermärkte, man geht einsam durch diese Reihen, dass die eben schillert zwischen einer Kritik, aber eben auch einer Affirmation von Phänomenen der Entfremdung, der Einsamkeit und einer paradoxen Form von Gemeinschaft. Ich will darauf nicht weiter eingehen, ich glaube nur, dass es da relativ meines Erachtens ganz interessante Beispiele gibt. Ich will jetzt ein Beispiel hier anführen und eine Passage lesen aus einem deutschen, aus einer Erzählung von dem Schriftsteller Wilhelm Genazzino, eine Episode aus dem Buch Die Kassiererinnen. Das hat auch damit was zu tun, dass ich glaube, dass es eben ganz gut unter die von Benjamin rubrizierte, das Phänomen der profanen Erleuchtung passt. Die Nacht war glänzend und weich. Wir nahmen einen Umweg durch die Humboldt- und die Zähringer Straße. An deren Ende stießen wir in die Dorotheenstraße und hier befand sich das Geschäft von Ludwig Balke. Er war einer der letzten Kohlenhändler der Stadt. Im Vorgarten seines Anwesens stand ein kleiner Schaukasten, in dem tatsächlich nichts weiter ausgestellt war als 8 oder 9 Briketts, die sich pyramidenförmig in der Mitte des Schaukastens erhoben. Ich fand diese Kargheit grotesk und lächerlich, aber auch radikal und kühn. Eine total anti-extraordinäre Schaustellung. Wunderbar. Nachts waren sie sogar angeleuchtet. Es war von Weitem ein kleiner heller Kasten zu sehen. Man fühlte sich angelockt und neugierig. Und dann gab es nichts zu sehen, außer ein paar Briketts. Vermutlich wusste der Kohlehändler nicht, wie frech es war, in der heutigen Zeit nichts als Brikett auszustellen. Wir blieben vor dem Schaukasten stehen und betrachteten die Kohlen aus der Nähe. »Glaubst du, der Kohlenhändler weiß, dass ihm ein kleines, intentionsloses Kunstwerk gelungen ist?«, fragte ich. »Ich glaube, der Kohlenhändler weiß ganz genau, was er tut«, sagte Wanda. »Sonst würde er die Briketts nachts doch nicht anstrahlen lassen.« »Das tut er nur aus Gewohnheit«, sagte ich. »Das glaube ich nicht«, sagte Wanda. »Ich stelle mir einen gewieften Mann vor, der Kunst sammelt und genau weiß, wie aufreizend bedeutsam das Banale geworden ist.« Für diese Annahme ist das Ganze doch viel zu absichtslos, sagte ich. Worin siehst du das Absichtslose, fragte Wanda. Zum Beispiel in den toten Fliegen, die um die Briketts herumliegen, sagte ich. Jemand, der wirklich Kunstanspruch hat, könnte sich mit toten Fliegen nie abfinden. Wir setzten uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf ein niedriges Gartenmäuerchen. Tatsächlich sah der strahlend helle Kasten jetzt wie ein kalkuliertes Kunstwerk aus. Die toten Fliegen sind kein Argument gegen die Kunstabsicht, sagte Wanda. Im Gegenteil, sie kaschieren sie nur. Willst du damit sagen, fragte ich, der Kohlenhändler hat die toten Fliegen später neben die Briketts gelegt? Nein, sagte Wanda, ich stelle es mir so vor. Der Balke sah eines Tages dann, dass neben seiner Brikettpyramide ein paar tote Fliegen liegen. Aber er entfernte sie nicht, weil er wusste, dass sie authentisch wirken und das Kunstwerk in ein schönes Zwielicht versetzen. Der Kohlenhändler wollte, dass wir genau das denken, was wir jetzt tatsächlich denken. Das heißt, dass wir nicht wissen, ob der Kohlenkasten nur naiv ist oder höchst bedeutsam. Das Kunstwerk hält genau die Mitte zwischen Absicht und Absichtslosigkeit. Und nur in dieser Mitte ist die Kunst noch möglich, sagte Wanda. Also hier zeigt sich meines Erachtens, dass der Kanon der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts als Hintergrund der ästhetischen Bildung benutzt wird, um damit ästhetische Erfahrungen außerhalb der Institution Kunst zu machen. Literatur kann davon unter Umständen erzählen, das ist zumindest eine Möglichkeit. Die Institution Kunst kann das nicht mehr einfangen, muss es aber auch nicht, weil sie ihre Funktion erfüllt hat, ihre historische. Wenn sie es doch versucht, wird es meistens ziemlich langweilig und gekünstelt. Die eigentliche ästhetische Erfahrung bringt das Reale in ein Schillern der Mehrdeutigkeit, die unaufhebbar ist. Sie zeigt im Medium des ästhetischen Scheins eine andere mögliche Welt, eine andere Deutungsmöglichkeit, die bereits hier und jetzt im Alltag erfahren werden kann. Die klassischen Praktiken des Flanierens, der Deriv und der surrealistischen Montage zeigen eben eine profane Erleuchtung, zeigen die Welt noch einmal gemacht aus den Elementen der ersten Welt. Und die mündig gewordenen Betrachter und Benutzerinnen verwenden das Wissen aus der Institution Kunst, um jetzt selbstständig Erleuchtungseffekte zu erzielen. Die Frage, ob das Kunst ist, verliert dann an Bedeutung, wird eher spielerisch artikuliert wie in dem angeführten literarischen Beispiel. Es reicht, wenn wir es so anschauen, als ob es Kunst wäre. Daraus folgen, das ist jetzt der achte Abschnitt, meines Erachtens wichtige Einsichten für eine heutige zeitgenössische Form einer kritischen Berufspraxis. Das eigene, nämlich deswegen, das eigene ästhetische Begehren sprengt den Rahmen der Profession und der Institution Kunst. Es geht eher darum, aus diesen herauszugelangen, als in diese hinein, um sich von ihnen Urteile autorisieren zu lassen, was der übliche Weg ist. Erstens würde daraus folgen, die Professionen müssen selbst in ihrer politökonomischen und ideologischen Verfasstheit angegriffen werden. Das wäre der kritische Part sozusagen, der politökonomische. Zweitens, wir üben einen praktischen Widerstand, also eine immanente Verhaltensweise, gegen ihre symbolische Gewalt, gegen die symbolische Gewalt der Institutionen, und zwar in Form von immanenten souveränen Verhaltensweisen, also Praktiken des Weggehens und Wegsehens. Das strategische Ziel wäre dann weniger die Ausdehnung des offiziellen künstlerischen Feldes als seine Eingrenzung zugunsten des gemeinsamen Einübens autonomer Erfahrungsweisen. Und hier müssen wir, so sagt es die Doktrin, die meines Erachtens, mit den Elementen des Bestehenden, einschließlich der Institutionen Kunst und Wissenschaft, die nun mal so existieren, wie sie existieren, und gegen das Bestehende und ihre Elemente arbeiten. Die These wäre also, die wichtigsten Erfahrungen machen wir eher als Amateure und nicht als Professionelle. Das heißt, weil in dem amateurhaften Erfahren, in dem, was sich sozusagen der Autorisierung durch die Institution entzieht und das nur spielerisch benutzt, ein anderer Ernst oder wie Adorno es sagen würde, eine andere Emphase zeigt. Hierin wird ein allgemeines ästhetisches Vermögen artikuliert und hier geht es dann eher um die Politisierung des Lebens als der Kunst. Und dies sollten wir eher als souveräne Einzelne tun und nicht an die stellvertretende Erfahrung herausgehobener Einzelner wie sogenannter Künstler delegieren. Neuntens. Die messianische Aufladung des interesselosen Wohlgefallens. Sie autorisiert zu einem freien Gebrauch und einer allgemeinen Umfunktionierung aller möglichen Objekte und Situationen. Sie sucht überall den winzigen Unterschied zwischen dem Bestehenden und einem möglichen anderen. Alles ganz gleich und doch möglicherweise ganz anders. Die ästhetische Utopie ist immer zugleich Kritik des Falschen und Verklärung. Im Mittelpunkt dieser Lehre steht die Kapazität der Umwertung aller Dinge und Werte. Umwertung heißt, geht immer in zwei Richtungen, nämlich einerseits Aufwertung des Geringen und Bedeutungslosen, Abwertung des Großen und Bedeutenden. Das ist ja Kants Beispiel mit dem Palast, Abwertung. Aber was ich eben zitiert habe aus dem literarischen Beispiel oder anderen Dingen, die wir kennen, ist natürlich die umgekehrte Bewegung, die Aufwertung des Profanen, Gewöhnlichen und Bedeutungslosen. Das ist die Kapazität der Umwertung aller Werte. Diese Kapazität muss Allgemeinbesitz werden. Bei der Institution Kunst oder Wissenschaft ist sie relativ schlecht aufgehoben. Denn bei diesen Institutionen, also Kunst und Wissenschaft, leiht man sich symbolische Anerkennung, leiht sich symbolisches Kapital, also die Fähigkeit oder das Recht der Wertzuschreibung. Ich delegiere also sozusagen meine eigene Kompetenz der Anerkennung oder der Aufwertung an eine hierarchische Instanz, die mir sagt, ja, das ist wichtig, dieser Kohlekasten ist Kunst, du darfst es wichtig finden. Also das ist sozusagen der Fehler in meiner Sichtweise, dass man versucht, sich symbolisches Kapital bei übergeordneten Instanzen zu leihen. Weil durch diesen Leihverkehr, um es jetzt sozusagen museumstechnisch zu beschreiben, verstrickt man sich in den institutionalisierten Rechtfertigungszwang und seine diskurspolizeilichen Einteilungen. Die Anerkennung und Aufwertung des Gewöhnlichen oder Bedeutungslosen hat nur im Modus der Selbstermächtigung einen emanzipatorischen Sinn. Also in der praktischen Bewegung der Unabhängigkeit vom Feld und seinen Autorisierungen. Die Welt, dasselbe noch einmal um ein winziges verschoben. Wir können die Ruine oder den Palast egalitär, demokratisch umfunktionieren, oder wir können ihn ästhetisch anders betrachten und benutzen. Politisch für die demokratische Planung kommt es darauf an, in Zukunft ganz anders und ganz andere öffentliche Gebäude und Plätze zu planen. Im demokratischen Geist des öffentlichen Raums, wie zum Beispiel beim Konstruktivismus. Politisch käme es also auf die Änderung im Planungs-, Bau- und Bodenrecht an, wie das beispielhaft zum Beispiel in Sao Paulo seit den 1950er Jahren immer wieder gemacht wurde, wie man aktuell in der Ausstellung in München in der Pinakothek, in der Architekturgalerie Zugang für alle sehen kann. Also im Sinne eines erweiterten Erzeugens zugänglicher öffentlicher Räume. Also die urbanistische Utopie verdichteter Unterschiedlichkeit schreibt eben immer mehrfache Nutzungen bei allen privaten ebenso wie öffentlichen Gebäuden ab einer bestimmten Größe vor. Das ist sozusagen die politische Konstruktion eines veränderten Gebrauchs des öffentlichen Raums, die sich in rechtlichen Planungsdetails festschreibt. Solche Nutzungen werden zum Beispiel in aktuellen Beispielen der bildenden Kunst meist nur fade, unpolitisch und temporär simuliert. Damit sollte es nicht abgewertet werden, aber eben angezeigt werden, was gewissermaßen der Unterschied zwischen einer temporären künstlerischen Form dieser Benutzung von öffentlichem Raum ist und einer politischen. Demgegenüber, gegenüber diesem politischen Phänomen, ist meines Erachtens sinnvollerweise der genuin ästhetische Blick eher einer von souveräner Melancholie. Die demokratische Umgestaltung der Gesellschaft ist immer noch nicht gelungen. Die Erfahrung souveräner Melancholie ist eher eine passive. Und sie befindet sich in einer produktiven Spannung zu den unendlichen demokratischen Potenzialen der Moderne und ihrem immer neuen Scheitern. Wir betrachten die unscheinbaren und die hässlichen, die fremden Artefakte einer noch nicht emanzipierten Gesellschaft. In den Formen dieser Verfremdung versöhnen wir uns für Momente mit unserem Leben in der misslungenen Gesellschaft, im Bewusstsein, dass jederzeit eine andere möglich wäre. Und mit einem Verhalten der ästhetischen Offenheit, also im Sinne von Adorno, der Mimesis, das jetzt bereits übt für eine andere Gesellschaft mit anderen, freieren Verhaltensdispositionen. Zehntens Fazit. Souveräne Subjektpositionen und Erfahrungsweisen. Mit einer kritischen Berufspraxis hat dies insofern zu tun, als es vom Bewusstsein der Modellhaftigkeit des eigenen Lebens und Arbeitens ausgeht. Also sich immer klar zu machen, was hier geschieht in einer bestimmten theoretischen, künstlerischen Arbeit, ist nie ein einzelnes Ereignis, sondern ist Teil einer Sequenz, Teil einer modellhaften Hypothese über den Stand des künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeitens an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Jenseits der Rechtfertigung und des Rechtfertigungszwangs geht es eben um die Hypothese, wir sind tatsächlich alle potenziell überflüssig, das heißt aber zugleich sind auch potenziell alle sozusagen möglicherweise befreit, nicht sich an diesem Rechtfertigungszwang beteiligen zu müssen. Die Politisierung des eigenen Lebens steht modellhaft gegen die Zurichtung des Lebens durch die kulturellen Professionssysteme. Insofern plädiere ich hier nicht nur mit Adorno für das, was klassischerweise immer die Offenheit oder die Freiheit zum Objekt genannt wird, sondern ebenso sehr für eine Rückkehr zum Subjekt in dieser ästhetischen Theorie, die bei Adorno fehlt. Das ist eher eine immanent kritische Verhaltensweise der Distanz zu den Institutionen der Autorisierung und der Rechtfertigung der einzelnen Existenzen als Künstlerinnen, Schriftstellerinnen oder Wissenschaftlerinnen durch das, was man sich angewöhnt hat, Kritik zu nennen. Die Hypothese der Souveränität und der Selbstermächtigung zielt auf die Umfunktionierung der kulturellen Berufe und auf die Befreiung eines anderen Sinns dieses Tuns. Also auf die bestimmte Negation ihrer Berufsförmigkeit, könnte man sagen. Also auf die Utopie einer tatsächlich freien Verhaltensweise, als ob dies möglich wäre. Die Folgerung daraus ist, dass es eine Präfiguration freier Verhaltensweisen gibt, die modellhaft im Modus interesseloser ästhetischer Erfahrungen auf mimetische Weise geschieht. Die Welt, dasselbe noch einmal, die winzige Verschiebung einer Welt, die fast ganz gleich ist und doch ganz anders, weil sie einen anderen Sinn hat jenseits der Einordnung in professionelle, warenförmige und staatliche Funktionen. Das wäre eine Welt, in der die Dinge und Wesen ganz anders erscheinen würden. und ganz anders betrachtet und gebraucht werden können. Vielen Dank.